Vater, der alle Grenzen und Schranken überspringt, schafft uns diese Verbindung zu allen Kameraden. Lieb und Triumph unserer Bewegung! Dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestoppt werden. Berlin, April 1933. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Felix Jackson. Aus dem Amerikanischen von Stefan Weidle. Bearbeitung Fabian von Freyer. Zweiter Teil. Ja? Spreche ich mit Herrn Dr. Bauer? Ja. Inspektor Sonntag. Wir sind uns schon einmal begegnet in der Wohnung von Dr. Sigmund Schwarz. Da bin ich jetzt auch. Wäre es Ihnen möglich, sofort herzukommen? Was ist denn passiert? Es handelt sich um eine Identifizierung. Die Wohnungstür war offen. Der Inspektor stand im Flur mit demselben Mann, der ihn auch am Morgen von Sigmund Schwarz Selbstmord begleitet hatte. Der SA-Mann Brause. Der anwesende Arzt hieß Tragendorf. Die menschliche Gestalt auf der Bahre war mit einem weißen Tuch bedeckt. Es standen keine Möbel mehr im Flur. Kennen Sie diesen Mann? Blankes Entsetzen erfasste mich. Der Tote war Manfred Schüller. Wer ist das? Lassen Sie ihm etwas Zeit. Heute Mittag noch war er in der Kanzlei, in meinem Büro. Dann wollte er los, um Frau Schwarz ihren Pass zu bringen. Eine Tür wurde lautstark eröffnet, zwei Braunhemden. Einer hatte ein blasses, völlig ausdrucksloses Gesicht. Der andere trug die Abzeichen eines Obersturmführers. Glatt rasiert, tiefliegende Augen, ein Gesicht, das unmittelbar unter der Unterlippe endete, ohne Kinn. Wie lange müssen wir hier warten? Bis ich fertig bin. Wir haben noch was anderes zu tun. Ich auch. Herr Dr. Bauer, würden Sie bitte diesen Mann für uns identifizieren? Er heißt Manfred Schüller. Er war ein Anwaltsgehilfe unserer Kanzlei von Isenberg, Bauer und Schwarz. War dieser Schüller Jude? Nein. Können Sie das beweisen? Er hat sich wie ein Jude benommen. Seine Geburtsurkunde wird das beweisen. Wussten Sie, dass Herr Schüller hier war? Er hat mir gesagt, dass er Frau Schwarz ihren Pass vorbeibringen wollte. Ist es dieser? Zum zweiten Mal schlug ich den Pass auf. Helene Sarah Schwarz, der Nachname unterstrichen. Ja. Wo ist Frau Schwarz? Die zwei Juden sind im Schlafzimmer. Welche zwei Juden? Die Alte und ihr Mädchen. Ich hatte nicht gewusst, dass das Hausmädchen Jüdin war. Tatsächlich wusste ich sogar, dass sie keine Jüdin war. Was ist hier geschehen, Herr Inspektor? Wie wurde Herr Schüller getötet? Es heißt, er habe die Behörden an der Ausübung ihrer Pflicht gehindert, sich der Verhaftung widersetzt und sei in Notwehr erschossen worden. Es heißt nicht nur so, sondern genau so war es. Sie waren doch nicht dabei, oder? Wir sind zusammen hier angekommen. Obersturmführer Schaaf hat das ausgesagt. Haben Sie etwa Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit? Das kinnlose Braunhemd grinste breit. Ich will nur die Tatsachen feststellen. Kann ich mit Frau Schwarz sprechen? Sie ist nicht in der Verfassung, verhört zu werden. Sie muss Entsetzliches durchgemacht haben. Sind Sie ein Judenfreund, Herr Doktor? Ich halte diese Frage für geschmacklos und beleidigend. Ich wurde von Inspektor Sonntag in dieser Sache herangezogen. Ob Jüdin oder nicht, Frau Schwarz ist meine Patientin. Da haben Sie Ihre Antwort, heißt er. Holen Sie das Mädchen. Und Sie warten bitte im Arbeitszimmer. Wir bleiben, wo wir sind. Nicht während der Vernehmung des Mädchens. Ihre Anwesenheit würde Sie beeinflussen. Sie ist Jüdin. Von der hören Sie doch bloß Lügen. Herr Dr. Bauer, ich bitte Sie zu bleiben. Das wird Ihnen noch leid tun. Ich sah das Mädchen an. Ihre Augen waren geschwollen und ihr ganzes Gesicht verzerrt, wie in einem Augenblick größten Schreckens eingefroren. Gibt es hier keinen Stuhl? In der ganzen Wohnung nicht. Einer in meinem Zimmer, einer in der Küche. Sie haben die anderen mitgenommen. Ich ging und holte die Stühle. Eingeschüchtert nahm das Mädchen Platz. Ihr Name? Anne-Marie Möller. Alter? 28. Sind Sie Jüdin? Ja. Möller ist kein jüdischer Diese Name. Diese Fragen tun nichts zur Sache, Herr Brause. Wenn sie Arierin ist und bei Juden arbeitet, verstößt sie gegen das Gesetz. Kein auch nur halbwegs vernünftiger Mensch würde sich heute als Jude ausgeben, wenn er Arier ist. Erzählen Sie mir bitte mit Ihren eigenen Worten, was geschehen ist, Fräulein Möller. Es fing heute früh an. Was? Ein Mann. ein Mann in einer braunen Uniform kam. Mit einem Paket. Einem großen Paket für Frau Schwarz. Ich legte es da auf den Tisch. Bis vor kurzem stand da ein Tisch. Bitte sprechen Sie weiter, Fräulein Möller. Frau Schwarz kam rein. Sie ist völlig verstört, seit ihr Mann sich umgebracht hat. Ihr Mann ist an einem Herzschlag gestorben. Lassen Sie sie doch endlich reden, verdammt nochmal. Es war eine Urne. Wie bei Beerdigungen. Ein Stück Papier mit roten Rändern klebte daran. Mit schwarzer Tinte hatte jemand den Namen Sigmund Schwarz darauf geschrieben. Ich sagte, es ist nichts Wichtiges, Frau Schwarz. Sie sah die Schrift. Sigmund schrie sie. Sie hatte darauf gewartet, ihren Mann beerdigen zu können. Niemand konnte ihr sagen, wo seine Leiche war. Und dann kam er so zu ihr zurück. Ich brachte sie in ihr Schlafzimmer, zog sie aus und sie lag ganz still in ihrem Bett mit offenen Augen. So liegt sie da immer noch. Am Nachmittag läutete es, da kam noch ein Mann in brauner Uniform mit ein paar anderen. Heil Hitler! Sie wollten Möbel abholen. Welche Möbel? Das ist doch die Wohnung des Juden. Aus der Wohnung von Dr. Schwarz. Ja. Er wird sie nicht mehr brauchen. Sie gehören dem deutschen Volk. Ich sagte, aber Frau Schwarz wohnt doch. Frau Schwarz wohnt noch hier. Sie braucht die Möbel. Und ich sagte, dass ich selbst Jüdin sei. Ich konnte nicht mit Frau Schwarz sprechen. Und ich hatte Angst, die Polizei zu rufen. Hast du es eigentlich schon mal mit einer Jüdin gemacht? Angst, dass sie mich... Als sie gerade rausgingen, kam dieser nette junge Mann mit dem Pass für Frau Schwarz herein. Sie trugen unsere Möbel weg. Der junge Mann ging ins Wohnzimmer, um die Polizei zu rufen. Warum hast du das gemacht? Und dann entdeckten sie die Urne. Ja, was ist denn das? Aber es waren zu viele. Sie hielten ihn fest. Sie rissen den Deckel von der Urne und streuten die Asche auf den Tisch. Ich versuchte, die Asche mit meinen Händen aufzusammeln. Der junge Mann riss sich los und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Ich sah, dass der Obersturmführer seine Pistole gezogen hatte. Ich schrie, aber er schoss den jungen Mann in den Rücken. Und der junge Mann fiel auf den Boden. Was halten Sie von dieser Geschichte? Lügt das Mädchen? Schwer zu sagen. Vergessen Sie Ihre braune Uniform. Sagen Sie mir von Mann zu Mann, glauben Sie, dass das Mädchen lügt? Nein, das glaube ich nicht. Danke. Lassen Sie die beiden Herren rein. Und, was für eine aufgebauschte Lügengeschichte hat diese Jüdin Ihnen denn erzählt? Ich möchte erst Ihre Version hören. Wie Version? Von mir bekommen Sie die Fakten. Also, los. Wir sind hierher gekommen, um diese Möbel zu beschlagnahmen. Mit welchem Recht? Das ist mein Recht. Ist das die Waffe, mit der Manfred Schüller erschossen wurde? Ja, in Notwehr erschossen. Der Mann kam herein und versuchte, uns an unserer Tätigkeit zu hindern. Trotz meiner Warnung griff er meinen Kameraden Heister an. Ich sagte ihm, er sei verhaftet, doch er stürzte sich auf mich und ich erschoss ihn. Wie kommt es, dass Sie ihn in den Rücken geschossen haben? Ich weiß nicht, wo ich ihn getroffen habe. Die Geschichte des Mädchens deckt sich nicht mit Ihrer. Was zum Teufel erwarten Sie denn von so einer Judenhure? Du lügst, du Judensau! Obersturmführer Scharf! Tun Sie dem Mädchen nichts! Ja, sind Sie verrückt geworden? Soll ich mich über Sie beschweren? Heister, wir gehen. Ich hab die Schnauze voll. Herr Brause, ich weiß, dass ich keine Befugnis gegenüber der SA habe. Können Sie nicht etwas tun, um die beiden vor Gericht zu bringen? Wer weiß. Vielleicht hat das Mädchen doch gelogen. Als ich mich auf einen der beiden Stühle setzte, bemerkte ich ein wenig Staub auf dem Boden. Es sah aus wie Staub. Ist Ihnen nicht gut, Herr Dr. Bauer? Alles in Ordnung. Wie geht es dem Mädchen? Fräulein Möller will sich unbedingt um Frau Schwarz kümmern. Um ehrlich zu sein, ich wüsste auch gar nicht, in welches Krankenhaus ich Fräulein Möller bringen sollte. Sie ist Jüdin und kann nicht... Sie ist keine Jüdin. Keine Jüdin? Nein. Warum in alles in der Welt behauptet sie dann... Dafür gibt es eine einfache Erklärung, Herr Dr. Tragendorf. Wäre sie arisch, könnte sie nicht bei Frau Schwarz bleiben. 5. Mai. Ich muss mich ändern. Karin hat recht. Spätabends rief sie an. Du bist wieder schlechter Stimmung. Das muss aufhören. Liebling, du bist nicht mehr der Mann, in den ich mich verliebt habe. Den ich liebe. Wir gehen heute in die Premiere von Arabella, die neue Oper von Strauss, dein Lieblingskomponist. Was ist denn daran so schrecklich? Wie kann ich mich darüber freuen, solange der Gestank von verbranntem Fleisch in meiner Nase sitzt und ich nur schmerzverzerrte Gesichter sehe und verstreute Asche? Marci und Karl Adriani sitzen neben uns. Doch, ich kann. Ich muss. Millionen um mich herum wissen, was ich weiß, machen dieselben Erfahrungen. Sie wenden sich ab und sehen nicht, was sie nicht sehen wollen. Ich muss lernen zu leben wie sie. Ich bin Deutscher. Die Deutschen sind eine starke Rasse. Ein hartes Volk. Vielleicht stammt die Schwäche in mir von diesem Vorfahren, dem sentimentalen Juden. Warum hast du denn das nicht früher gesagt? Ich hatte Angst, du würdest da nicht mitkommen. Ich weiß doch, wie sehr du Strauß liebst. Und Adriani hat die Karten besorgt. Unsere Plätze befanden sich in der 6. Reihe. Adriani sah in seiner SS-Gala-Uniform glänzend aus. Marci strahlte. 2 Reihen hinter uns saßen Konrad und Barbara Willmann. Ich sah auf den Sitz vor mir. Ein feister Nacken wuchs da aus dem Kragen einer braunen Uniform. Die Musik setzte ein. In gerader Linie schloss sich ein Hinterkopf an, bis zum hoch ausrasierten Haaransatz. 2 riesige Ohren standen davon ab, wie feste Haltegriffe. Der Nacken quoll mit einer runden Speckfalte über den Uniformkragen. Wie hypnotisiert starrte ich auf diesen Nacken. Es war das dickhäutigste, brutalste Stück menschlicher Anatomie, das ich je gesehen hatte. Ich fühlte, wie mein ganzer Körper vor Wut und Hass steif wurde. Dieser Nacken hatte gefoltert, verbrannt, gemordet. Der Hass packte meine Hände, ballte sie zu Fäusten, hob sie. Etwas berührte meinen Arm. Karin. Starker Applaus nach dem ersten Akt. Lassen Sie uns ein paar Minuten reden, Herr Dr. Bauer. Opern langweilen mich. Ich ziehe das Schauspiel vor. Die deutschen Klassiker, Shakespeare, Ibsen. Ich habe Vorlesungen über Kleist gehalten, als ich noch Literatur unterrichtete. Ich fühlte, dass mich jemand beobachtete und sah Barbara und Konrad Willmann im Foyer stehen. Lassen Sie sich von der Uniform nicht täuschen. Ich war ein Intellektueller, ein deutscher Intellektueller. Ist Willmann ein Freund von Ihnen? Ja. Sie wissen, dass er Ludwig Butlers Ex-Schwager ist. Natürlich. Wie gut kennen Sie Butler? Wir sind seit langem befreundet. Warum fragen Sie? Butler hat am Morgen nach dem Fest bei Viktor Brandt Deutschland verlassen. Hat er in dieser Nacht erzählt, dass er das vorhatte? Nein. Haben Sie Willmann in letzter Zeit gesehen? Ja, im Haus seiner Schwiegermutter. Ach, dann kennen Sie sicher auch Frau Teilhaber. Eine bemerkenswerte Frau. Ich versuchte, meinen Schreck zu verbergen. War es möglich, dass sie ihre eigene Tochter und Konrad denunziert hatte? Und damit auch mich? Ich sagte, Karin sieht heute hinreißend aus. Ja, da haben Sie recht. Ich will mich nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten einmischen, aber ich finde, Sie sind viel zu nachsichtig mit Karin. Als Mann sollte man immer an Nietzsches Wort denken, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Aber darüber wollen wir ein andermal in Ruhe diskutieren. Ich nehme an, Sie wissen, dass Ihr Sozius Klaus von Isenberg mit mir über Sie gesprochen hat. Er hat es mir gesagt. Ich habe Ihre Papiere eingesehen und Ihren Hintergrund durchleuchten lassen. Meine Familie... Davon rede ich nicht, Herr Dr. Bauer. Ich meine Ihren ganz persönlichen Hintergrund. Sie waren Mitglied der Demokratischen Partei. Ja. Links von der Mitte? Ja. Und wo stehen Sie heute politisch, Herr Dr. Bauer? Ich bin Deutscher, Herr Adriani. Hier ist meine Heimat. Hier habe ich meine Wurzeln. Manche Parteimitglieder fänden Ihre Antwort alles andere als zufriedenstellend. Doch ich muss sagen, dass ich denjenigen gegenüber immer misstrauisch war, die sich unmittelbar nach unserer Machtergreifung zum Nationalsozialismus bekehrten. Mir ist eine ehrliche Haltung lieber. Ein Übertritt aus Überzeugung. Nach reiflicher Überlegung. Ich will es kurz machen, Herr Dr. Bauer. Ich glaube, dass Sie aufrichtig und zuverlässig sind. Ich rücke daher in Ihrem Fall von der buchstabengetreuen Auslegung des Gesetzes ab und werde Dr. von Isenberg von meiner Entscheidung unterrichten. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Danke, Herr Adriani. Heil Hitler, Herr Dr. Bauer. Heil Hitler. Ich versuchte, mich auf den zweiten Akt zu konzentrieren. Jetzt würde alles gut werden. Meine Zukunft war gesichert. Ich bin so froh. Ich auch. Als ich den Flur meines Hauses betrat, sah ich, wie zwei Braunhemden den Hausmeister auf die Straße zerrten. Seine Füße schleiften über den Boden. Lass mich raus! Die Frau des Hausmeisters hielt ihren Sohn in Schach. Lass mich auf der Stelle raus! Mit einem Messer. Frau Heilige! Sie drehte sich um und Heinz nutzte die Gelegenheit zur Flucht. Das gottverdammte Schwein! Den eigenen Vater! Ich bring ihn um, wenn er sich hier noch einmal sehen lässt! Was ist passiert? Dieser 14-jährige Scheißkerl denunziert seinen eigenen Vater. Frau Heiliger, bitte beruhigen Sie sich. Sie erinnern sich doch noch an die Goodmans. Alte Leute, ganz nett. Aber sie waren Juden. Ja, ich weiß. Die sind jetzt in Amsterdam. Mein Mann wollte ihnen ihre Familienfotos nachschicken. Familienfotos. Und wegen der Familienfotos? Nein, nein, nicht nur. Jedenfalls hat mein Mann die ganzen Sachen in eine Kiste verpackt und Heinz hat davon Wind gekriegt und ist zur SA gegangen und die haben die Gestapo verständigt. Überall in der Wohnung hingen Bilder von Hitler, Göring und Goebbels an den Wänden. Das Schild "Hör zu, was deine Nachbarn sagen" und eine Hakenkreuzfahne. Siebter Mai. Ich weiß, dass mein Leben sich geändert hat. Ich hatte Angst, etwas würde schiefgehen und ich wäre in meinem eigenen Land plötzlich vogelfrei. Jetzt ist diese Angst vorbei. Jetzt habe ich die Gewissheit, ich lebe als Deutscher in einem Deutschland, das von Adolf Hitler und seiner Nazi-Partei regiert wird. Dieser Realität muss ich mich anpassen. Klaus von Isenberg, mein Sozius, war schon in der Kanzlei, als ich kam. Adriani hat mich zu Hause angerufen. Ich bin wirklich froh, dass dieses unerfreuliche Problem damit gelöst ist. Gestern Abend hat man Heilige verhaftet. Hast du was unternommen? Nein. Was hätte ich denn tun können? Nun, du hättest versuchen können, etwas herauszufinden. Vorsichtig natürlich. Ich will da nicht reingezogen werden. Die Frage nach dem Aufenthaltsort eines Menschen zieht dich nicht in irgendetwas hinein, Hans. Du hast einen rechtmäßigen Grund. Er ist dein Hausmeister und er ist verschwunden. Ich wüsste nicht, wen ich da anrufen sollte. Dann lass es mich versuchen. Ich spreche äußerst ungern davon, Hans, aber Adriani erwähnte, dass er Geld von uns erwartet. Wie viel? 100.000 Mark. Um Himmels Willen. Eine freiwillige Spende an die Volkswohlfahrt der NSDAP. Der ist verrückt! Im Vertrauen hat er mir erzählt, dass dein Freund Viktor Brandt 250.000 bezahlt hat. Für diese Summe bin ich persönlich verantwortlich. Hans. Darauf bestehe ich. Er vertiefte sich in seine Akten. Ich ging nach Hause. Ja, Bauer? Hans, ich hatte eben einen Anruf von meinem Kontaktmann bei der Partei, der sich nach Herrn Heiliger erkundigen sollte. Er sagte, es ist zu spät. Der Mann ist tot. Was? Heiliger tot? Es wäre unmöglich gewesen, einzugreifen. Heiliger hat versucht, 90.000 Mark zu einem Juden zu schmuggeln, der das Land verlassen hat. Er hat sich selber 10.000 Mark als Lohn genommen. Das gilt als Verbrechen gegen den Staat. Wie ist er gestorben, Klaus? Man stellte ihn vor ein sogenanntes Volksgericht im Keller eines leerstehenden Gebäudes. Das Verfahren dauerte ganze 5 Minuten. Er wurde an Ort und Stelle erschossen. Wenigstens haben sie ihn nicht gefoltert. Ich ging zum Barschrank in meinem Arbeitszimmer und nahm eine Flasche Whisky und ein Glas heraus. Ich drehte das Radio an und hörte Nachrichten. Hitler hatte eine Rede über den Frieden gehalten. Von Ribbentrop war aus London zurückgekehrt. Auf Anordnung der Regierung hatten die beiden führenden Berliner Tageszeitungen ihr Erscheinen eingestellt. Eine Vereinigung deutschnationaler Juden hatte ihre unverbrüchliche Treue zu Deutschland und zur Hitler-Regierung erklärt. Eine SA-Abteilung hatte einen Lastwagen angehalten und darin eine Druckerpresse entdeckt. Offenbar waren jüdisch infizierte Flugblätter gedruckt worden. 5 Männer und 2 Frauen waren festgenommen worden. Auf Verbrechen gegen den Staat stand die Todesstrafe. Konrads dürrer Chauffeur fiel mir ein. Konrad! Sollte ich ihn anrufen? Sein Telefon wurde abgehört. Ich wurde immer unruhiger. Meine Gedanken begannen sich zu überschlagen. Konrad und Barbara, Karin und James, sie lagen zusammen im Bett. Ich konnte sie sehen. Er küsste ihre Brüste. Adriani stand neben dem Bett. Er lächelte dem ineinander verschlungenen Paar zu und segnete sie mit dem Hakenkreuz. Konrad stand in einem Zimmer, das ein Volksgerichtshof war. Gustav Angermann saß auf dem Richterstuhl und lachte. Heiliger biss die Spitze einer Zigarre ab und spuckte sie mir ins Gesicht. Sie sind eine verdammte Judensau. Jemand kam herein. Das Zimmer hatte keine Wände. Eine Frau. Ich roch ihr Parfum. Es roch nach Tod und Verwesung. Ich sah den gelben Schädel und den blutigen Schnitt, wo der Mund gewesen war. Er kam näher. Der Gestank erstickte mich. Er berührte mich. Du musst zum Arzt. Ich bin nicht krank. Vielleicht weißt du es nur nicht. Ich sage dir, Hans, mit dir stimmt etwas nicht. Da hast du recht. Mit mir stimmt etwas nicht. Hans, was ist mit dir passiert? Ich bin das Arier. Ich habe mein Diplom erhalten. Ein ausgewiesener Arier. Hat dir Adriani das nicht erzählt? Doch, das hat er. Wir könnten jetzt heiraten, nicht wahr? Es ist zu spät. Ja. Einen Juden hättest du nicht geheiratet. Ich hätte dich geheiratet, Hans. Ich wollte dich heiraten, du hast abgelehnt. Ich wäre überall mit dir hingegangen, ob mit oder ohne Geld. Aber du hast mir nie geglaubt. Wir sind fast 4 Jahre zusammen gewesen, Hans, aber du weißt immer noch nichts von mir. Ich weiß von James. Und das reicht dir? Ist das nicht genug? Nein, nein, ist es nicht. Du weißt, dass er mir nichts bedeutet hat. Ich habe ihn nur benutzt. Gehst du? Ja. Nein, lass das, ich kenne den Weg. Freitagabend in der Oper hast du Heil Hitler gesagt. Ich habe es dort zum ersten Mal von dir gehört. Du wirst nie ein Nazi, versuch es gar nicht erst. Als ich in die Diele ging, sah ich Licht in der Küche und trat ein. Hanna saß am Tisch und neben ihr ein sympathisch aussehender blonder Mann im Oberhemd. Hanna stellte ihn mir als Freund ihres Bruders vor. Er nahm sein Jackett von der Stuhllehne und zog es an. Die braune Jacke einer SA-Uniform. Er war in Hannas Alter. Ich dachte an den netten jungen Mann, der gehofft hatte, sie würde bald zu ihm kommen. Nach Stockholm. 10. Mai. Ich komme nicht mehr nach, ich schaffe es nicht. Meine Tischlampe brennt, das einzige Licht im Zimmer. Es verschafft mir Sicherheit und Abgrenzung. Mein Verlangen nach Alleinsein ist gewachsen und mit ihm eine Abneigung gegen helles Licht, das steigert sich fast bis zur Angst. In den letzten Tagen bin ich vor Sonnenaufgang aufgestanden und in der Morgendämmerung ins Büro gefahren. Wenn die Sonne dann am Himmel steht, ziehe ich die Vorhänge zu. Sie sitzen ja im Dunkeln, Herr Dr. Bauer. Klaus findet es deprimierend. Er versteht diese neue Gewohnheit nicht. Mein Gemütszustand ändert sich ständig. Dahinter steckt keine Absicht. Ich habe einfach keine Kontrolle darüber. Herr Dr. Bauer, Obergruppenführer Adriani möchte Sie sprechen. Ja, Bauer? Heil Hitler, Herr Dr. Bauer. Heil Hitler. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich bekam heute früh einen Anruf aus dem Justizministerium. Es scheint, Sie stehen mit einem Dr. König in Verhandlungen wegen des Eintritts in Ihre Kanzlei. Stimmt das? Dr. Bauer? Ja. Ist meine Information korrekt? Ja und nein. Ach, was heißt das? Dr. König würde gern unser Sozius, aber wir haben uns gegen ihn entschieden. Und das ist sehr schade. Sie haben Dr. König bei Viktor Brands Party gesehen. Ich glaube nicht, dass er einen sehr positiven Eindruck auf Sie gemacht hat. Ich erinnere mich nicht, ihn je kennengelernt zu haben. Er hat als Anwalt keinen sehr guten Ruf. Der Justizminister ist da anderer Ansicht. Er verfolgt Herrn Dr. Königs beruflichen Werdegang mit großem Interesse. Ich verstehe. Ich hoffe, Sie machen keine Schwierigkeiten, Herr Dr. Bauer. Ich habe nämlich dem Minister versprochen, mich bei Ihnen für Herrn Dr. König zu verwenden. Ich versichere Ihnen, wenn immer ich den möglichst... Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie möglichst bald zu einer für beide Seiten befriedigenden Vereinbarung mit Herrn Dr. König kommen können. Herr Adriani, ich führe diese Kanzlei nicht allein. Klaus von Isenberg ist mein Sozius. Keiner von uns hält Herrn Dr. König mit dem professionellen Niveau für vereinbar, das unsere Kanzlei hält und auch weiterhin zu halten gewillt ist. Dr. König ist ein billiger Winkeladvokat. Sie sollten nicht Ihre Beherrschung verlieren, Herr Dr. Bauer. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie Dr. Königs Qualifikation noch einmal genau überdenken und sich mit ihm einigen. Das also war das Arrangement. 100.000 Mark in bar. Plus Schuldscheine. Das war der erste. Er hatte nicht lange gebraucht, ihn zu präsentieren. Ich hoffe, ich bin deutlich genug. Der Dreckskerl. Ich konnte nicht plötzlich meine Haltung ändern und so tun, als sei die Ablehnung Königs eine Fehlentscheidung gewesen. Es ist mir zuwider! Dieser Dr. König in unserer Praxis. Könntest du nicht mit Adriani reden? Natürlich könnte ich das. Aber ganz egal, wer mit ihm spricht, du bist seine Beute. Der Jude. Hans. Verstehst du das nicht? Ich sitze doch zwischen allen Stühlen, pendle zwischen Heil Hitler und Ahasver, hin und her. Du musst zum Arzt, Hans. Das hat mir Karin gestern auch schon gesagt. Ich bin nicht krank. Die Belastung in der letzten Zeit war zu viel für dich. Sie hat recht. Ja, sie hat immer recht. Sie hat auch gesagt, ich soll gar nicht erst versuchen, ein Nazi zu sein. Du bist kein Nazi. Was bin ich dann, Klaus? Ich sage dir, was ich bin. Ich bin ein Arier von Adrianes Gnaden und ein Jude, wenn er mich fallen lässt. Ich rufe König an und bitte ihn, zu uns zu kommen. Tu das nicht, Klaus. Nicht meinetwegen. Unseretwegen. Wir sitzen im selben Boot. 16. Mai. Wir haben uns mit Dr. Alfred König geeinigt. Er hat das Büro von Sigmund Schwarz übernommen und brachte seine eigene Sekretärin mit. Groß, blond, hochgeschlossene Bluse, enger Rock. Nie vergisst sie, mit Heil Hitler zu grüßen. Ich hätte gerne einen neuen Schreibtischstuhl und einen neuen Teppich. In Stuhl wie Teppich steckt noch der widerliche Geruch von Juden. Herr Dr. König, Stuhl und Teppich sind neu. Ah ja? Übrigens ist es meine Sekretärin nicht gewohnt, das Zimmer mit anderen Sekretärinnen zu teilen. Tja, sie muss sich wohl oder übel mit den Gegebenheiten abfinden. Ich weiß, dass Sie mich trotz meiner Qualifikationen nur auf Druck von außen als Sozius aufgenommen haben. Wie dem auch sei. Ich verlange bedingungslose Zusammenarbeit von Ihnen. Ich verlange Zugang zu den Akten, damit ich mich mit den Aktivitäten der Kanzlei vertraut machen kann. Ihre Sekretärin bekommt einen Archivschlüssel. Ist das ausreichend? 18. Mai. Zu Hause in meinem Arbeitszimmer saß ich über meinen Aufzeichnungen. Ich wünschte, ich könnte mit jemandem reden. Es klingelte. Ich erschrak, ohne zu wissen, warum. Ein Brief für Sie, Herr Dr. Bauer. Der Bote will ihn mir nicht geben. Er sagt, er darf ihn nur an Sie aushändigen. Ein Brief mit dem Vermerk persönlich. Nur zögernd öffnete ich den Umschlag. Lieber Hans, bitte triff mich morgen Abend zwischen 6:30 und 7 vor dem KDW. Falls du nicht kommen kannst, versuche es an einem der folgenden Tage um dieselbe Zeit. Ich warte nicht länger als bis 6:30. Es ist sehr dringend. Es ist sehr dringend. Bitte versuche zu kommen. Halte es geheim und vernichte diesen Brief. Barbara. Barbara und Konrad Willmann. Heimlich vor Berlins größtem Kaufhaus, wo man ständig Bekannten in die Arme läuft. Ich habe mit den Aktivitäten der Willmanns nichts zu tun. Ludwig Butler ist nicht mein Ex-Schwager. Ich muss an mich selbst denken, an Klaus, an die Kanzlei. Ich muss mit jemandem reden. Klaus? Ich kann ihn nicht auch noch damit belasten. Unter keinen Umständen werde ich mich mit Barbara treffen. Ja? Hier ist Karl Adriani. Heil Hitler. Können wir uns treffen, Herr Dr. Bauer? Wann? Heute Abend. Wie spät ist es? 7. Ich bin gerade bei Margie. Wenn Sie vielleicht hierher kommen könnten? Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Ganz zwanglos, Herr Dr. Bauer. Wir trinken was und unterhalten uns. Ich war lange nicht bei Marci gewesen. Ich weiß nicht, wie ich hingekommen bin. Marci hatte ein samtenes Kleid an. Adriani telefonierte. Er trug einen dunkelblauen Hausmantel und einen leichten Schal um den Hals. Zum ersten Mal sah ich ihn ohne Uniform. Möchtest du etwas trinken? Ja, bitte. Karl trinkt am liebsten Aquavit. Mir wäre Whisky lieber, wenn du welchen hast. Natürlich. Ich bin schließlich Amerikanerin. Hast du das vergessen? Eis? Ja, bitte. Und ein bisschen Soda. Ich habe heute einen Brief von meinem Vater bekommen. Er zitiert mich nach Hause. Zitiert? Ja. Vater verachtet die Nazis. Der Gedanke, dass seine Tochter mit einem zusammen ist, ist unerträglich für ihn. Was wirst du tun? Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Der Hausmantel ist ein Geschenk von Margie. Haben Sie schon gegessen? Nein, aber ich bin nicht hungrig. Ich möchte gerne ein paar Minuten mit Herrn Dr. Bauer allein reden. In Ordnung. Ich nehme mein Glas mit. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sie haben Ihre Beziehung mit Karin beendet, stimmt's? Unsere Beziehung starb eines natürlichen Todes. Für Sie ist das sehr schade. Warum sagen Sie das? Weil ich Sie kenne. Karin braucht Sie mehr als umgekehrt. Er setzte sich sehr dicht neben mich. Ohne seine Uniform wirkte sein Gesicht weicher. Sein breiter, sinnlicher Mund und die langen Wimpern traten deutlich hervor. Ich bin froh, dass Sie meinem Vorschlag in Bezug auf Dr. König gefolgt sind. Das war doch kein Vorschlag, oder? Ich habe Ihre schwache Position ausgenützt. Seine Stimme klang überaus freundlich. Das diente demselben Zweck wie der Hausmantel. Ich sollte mich entspannt fühlen. Sie spielen mit meinem Leben. Nur wenn Sie mich dazu zwingen. Das heißt, ich bin in Sicherheit, solange ich tue, was Sie... Wozu Sie mich... Erpressen. Haben Sie keine Angst, mich zu beleidigen. Ich nenne die Dinge gern beim Namen. Das vermeidet Missverständnisse. Darf ich Ihnen etwas Whisky nachschenken? Aquavit. Ich liebe dieses Zeug. Es hat einen so reinen, klaren Geschmack. Wie geht es Willmanns? Ich habe Sie in letzter Zeit nicht gesehen. Haben Sie von Ihnen gehört? Nein. Ist das nicht seltsam, Herr Dr. Bauer? Ganz und gar nicht. Wir sehen uns manchmal monatelang nicht, besonders wenn Willmann arbeitet. Er probt gerade das neue Stück von Gerhard Hauptmann. Das tut er nicht. Ich war davon ausgegangen, dass Sie das wissen. Ich weiß es nicht. Konrad Willmann ist seit letzter Woche nicht mehr im Theater gewesen. Haben Sie ihn zu Hause angerufen? Sie sind umgezogen. Und Sie wissen nicht, wohin? Nein. Wissen Sie es? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nichts von Ihnen gehört habe. Noch ein Whisky? Nein, danke. Vor ein paar Tagen hat sich Folgendes ereignet. In Lichterfelde wurde ein Lastwagen von einer unserer SA-Streifen angehalten. In dem LKW befand sich eine Druckerpresse mit allem notwendigen Zubehör. 6 Männer und 2 Frauen waren damit beschäftigt, Flugblätter... Ich habe von dem LKW gehört. Ach, Sie kennen die Geschichte. Wir konnten nie herausbekommen, wer diese Flugblätter verfasste. Bis jetzt. Der Autor ist ebenfalls ein Freund von Ihnen, Herr Dr. Bauer. Ludwig Butler. Haben Sie das nicht gewusst? Wir selbst bekamen die Information erst nach einigen Tagen. Wir mussten allerdings etwas nachhelfen. Hat der Mann gestanden? Fürchten Sie um ihn? Der Mann war eine Frau. Frauen halten Schmerzen gewöhnlich besser aus als Männer. Durch ein technisches Versehen ist sie nicht mehr am Leben. Ich brauche noch ein Aquavit. Ich hatte einen harten Tag. Darf ich fragen, warum Sie mich sprechen wollten, Herr Triani? Das liegt doch auf der Hand, oder? Wir konnten Herrn und Frau Willmann nicht finden. Ich habe die Willmanns nicht gesehen und ich habe nichts von ihnen gehört. Es tut mir leid, wenn ich Sie verärgert habe. Es ist eine unangenehme Situation. Ich habe mit dieser ganzen Angelegenheit nicht das Geringste zu tun. Das habe ich auch nicht unterstellt. Tatsache ist, dass Herr und Frau Willmann ausgezogen sind und das Haus leer steht. Warum, Herr Dr. Bauer? Es kann natürlich ein zufälliges Zusammentreffen sein, aber es könnte ebenso gut sein, dass jemand Konrad Willmann gewarnt hat. Unser flüchtiger 6. Mann zum Beispiel. Und dass Ihr Freund Konrad Willmann sich nicht einer Befragung durch die Gestapo aussetzen wollte. Warum sollte er Angst haben, Herr Adriani? Warum versteckt er sich dann, Herr Dr. Bauer? Darauf kann ich Ihnen keine Antwort geben. Das aber wüssten wir gern. Setzen Sie sich doch wieder und nehmen Sie sich noch einen Drink. Margie ist nicht gern spät. Also um es kurz zu machen, sollten Sie etwas von Ihren Freunden hören, so lassen Sie es mich bitte umgehend wissen. Tatsächlich ist es eine Bagatelle, Herr Dr. Bauer. Die Gestapo möchte einfach ein paar Fragen beantwortet haben, das ist alles. Wenn Herr Willmann mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, wovon ich ebenso überzeugt bin wie Sie, passiert ihm gar nichts. Sollte er aber andererseits in einen Hochverrat verwickelt sein, würden Sie, Herr Dr. Bauer, doch wohl keine Sekunde zögern, mit uns zusammenzuarbeiten, im Interesse Ihres Landes, das Sie so sehr lieben. Habe ich recht? Vollkommen. Ich bin froh, dass Sie mich nicht enttäuschen. Ich habe Sie also richtig eingeschätzt. Heil Hitler. Heil Hitler. Er legte mir den Arm auf die Schulter. Ich zuckte zusammen. Sie sind krank. Sie haben vielleicht sogar Fieber. Sie müssen zum Arzt. Ich werde mit Margie darüber reden. Schluss jetzt! Hören Sie auf! Es tut mir leid. Es ist nur, in letzter Zeit sagt mir jeder, ich wäre krank und müsste zum Arzt. Es ist zu viel. Es ist mir einfach zu viel. Das kann ich verstehen. Sie sind sehr sensibel. Ebenso wie ich. Aber wir sind auch gescheite Männer. Ihnen ist klar, dass man seine Prinzipien nicht immer ganz streng durchhalten kann. Will man überleben, muss man flexibel sein. Muss sein Denken den Anforderungen der jeweiligen Situation anpassen. Den Anforderungen der jeweiligen Situation anpassen. Den Anforderungen Hitlers und seiner Nazi-Bande. Margie überredete mich, zum Abendessen zu bleiben. Du isst ja gar nichts, Hans. Entschuldige, ich habe einfach keinen Hunger. Welches Schiff willst du nehmen, Margie? Schiff? Ja, in die USA zurück. Nimm ein deutsches, am besten die Bremen. Das wird dein Vater freuen. Sie legt am nächsten Sonntag ab. Adriani schlang sein Essen hinunter, wobei sein Gesicht fast den Teller berührte. Du frisst wie ein Schwein. Ich weiß nicht, wie ich dein ekelhaftes Benehmen so viele Mahlzeiten aushalten konnte. Am Sonntag sind deine Leiden vorüber. Ich bin froh darüber. Ich muss blind gewesen sein. Du warst nicht blind, Liebling. Zumindest nicht im Bett. Da hattest du die Augen immer weit offen. Ein neuer Eintrag. Ich werde künftig keine Wochentage oder Daten mehr verzeichnen. Ich kann nicht jeden Tag schreiben. In der Kanzlei ist sehr viel zu tun. Die neuen Gesetze und Verordnungen machen es notwendig, viele unserer schwebenden Verfahren zu überprüfen. Die Rechtsordnung vor Hitler wird Stück für Stück ausgehöhlt, während die Nazi-Gesetzgeber ein neues deutsches Staatsrecht vorbereiten. Mir fällt auf, dass ich seit Barbaras Brief jeden Nachmittag zwischen 5:30 und 6 sehr nervös und gereizt bin. Ich sehe Barbara in der Townsendstraße langsam hin und her gehen und nach mir suchen. Eine Woche ist es her, seit ich Ihre Nachricht bekommen habe. Es ist sehr dringend. Bitte versuche zu kommen. Offenbar rechnen Sie mit meiner Hilfe, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn ich mich je mit ihr oder Konrad Willmann treffe, müsste ich Adriani verständigen. Magda, irgendwelche Anrufe? Nur einer. Sie waren in einer Besprechung. Er sagte, er versucht es später bei Ihnen zu Hause. Wer war es? Er hat keinen Namen genannt. Als ich fragte, hat er aufgelegt. Wer konnte es gewesen sein? Konrad. In der gegenwärtigen Lage hätte er seinen Namen natürlich nicht genannt. Ja. Herr Dr. Bauer? Ja, hier Bauer. Sie erinnern sich vielleicht an den Fall, bei dem ich auf Ihren Wunsch hin konsultiert wurde, kürzlich. Ich kannte die Stimme, Dr. Hirsch. Die Patientin ist außer Lebensgefahr, aber noch sehr schwach. Ist sie im Krankenhaus? Nein, es war kein Bett zu bekommen. Im Moment liegt sie bei mir zu Hause. Hat sie keine Eltern oder andere Verwandte? Ich habe versucht, die anderen Beteiligten zu verständigen, doch kann ich sie nicht erreichen. Ich muss mich aber mit jemandem beraten. Wissen Sie eventuell, wo ich sie finden kann? Nein, tut mir leid. Das Problem ist, dass sie nicht mehr lange hier bei mir bleiben kann. Warum musste er ausgerechnet mich anrufen? Ich war zufällig bei Willmanns, als sie kam. Ich habe ihnen geholfen, einen Arzt zu finden, mehr nicht. Herr Dr. Bauer. Ja, lassen Sie mir Zeit zum Nachdenken. Wo kann ich Sie erreichen? Ich stehe im Telefonbuch. Ich traf meine Entscheidung am selben Abend, an dem Dr. Hirsch anrief. Ich war zu Hause. Eine Lampe brannte. Da war Musik. Sehr schöne Musik. Ich hörte das Liber Ami aus Verdis Requiem. Ich sah das gefürchtete Bild vor mir. den gelblichen Schädel mit den wimpernlosen Augen und dem blutigen Schnitt, der einmal ein Mund gewesen war. Und das Bild veränderte sich. Die Augen fingen an zu leben. Der Mund öffnete sich. Ich hatte Angst. Unter Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Ich hatte Angst. Ich weiß, dass ich die Musik noch hören konnte, als ich ging. Ich muss vergessen haben, das Radio abzudrehen. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist eine Tür, die geöffnet wird. Dr. Hirsch stand im Licht. Es ist äußerst eng bei mir. Schwere Sessel, zwei große Sofas, eine Ansammlung von älteren Kunstgegenständen und Büchern. Man konnte sich dazwischen kaum bewegen. Der ganze teure Kram aus der Wohnung, in der ich früher gelebt habe. Im hintersten Winkel hing ein Vorhang, den er nun aufzog. Ein Bett, in eine Kochecke gequetscht, das den Raum restlos ausfüllte. Man konnte nicht an den Herd, ohne das Bett wegzuschieben. Das Mädchen wandte uns den Rücken zu. Wie geht es ihr? Besser. Was sie bräuchte, wäre ein plastischer Chirurg. Es gab einen im Krankenhaus und der hat auch angefangen, aber dann kam sein Affidavit für Brasilien und der musste abreisen. Gibt es denn keinen anderen plastischen Chirurgen in Berlin? Keinen jüdischen. Was ist denn mit Ihrem Affidavit, Herr Doktor? Für Mexiko, stimmt's? Ich hab's bekommen. Wann fahren Sie? Bald. Ist jemand bei Ihnen? Ja, ein Freund der Familie Willmann. Sie werden sich nicht erinnern. Das Mädchen drehte sich langsam um. Ihr Gesicht war vom Kinn aufwärts dick bandagiert. Man hatte ihr Haar abrasiert. Ihre Wangen waren wieder rund, der Kopf kein Totenschädel mehr. Ihre Nase war eingegipst, einige der Zähne, die sie verloren hatte, waren ersetzt worden. Ihre Haut war grau, die Stirn von tiefen Falten durchzogen. Wer sind Sie? Ich bin Hans Bauer, ein Freund von Barbara und Konrad. Ich war bei Frau Teilhaber, als sie hereinkam. Sie haben mich so gesehen? Ja. Dr. Hirsch hat mich angerufen. Ich hatte es versprochen. Er wollte wissen, wie es Ihnen geht. Ist er nicht ein Heiliger? Gott bewahre. Ein jüdischer Heiliger? Im Judentum gibt es keine Heiligen. Haben Sie Barbara und Konrad gesehen? Aha. Wie geht es Ihnen? Ja, bestens. Sie sind sehr gut zu mir gewesen. Und dabei sind Sie gar keine Juden. Es gibt doch anständige Arier. Und was sind Sie? Ich... Ja, ist gut. Ich bin kein Jude. Warum sind Sie hergekommen? Ich wollte Sie sehen. Ja, Warum? Weil... Ja, ich weiß, was das ist. Sie sind doch ganz allein, oder? Ich sah, wie Ihre Augen sich mit Tränen füllten. Ist jemand, ich wollte Sie nicht aufregen. Die Tür öffnen kann? Das tun Sie nicht. Vielleicht... Sollten Sie nicht so viel sprechen? Ich rede gern. Lange konnte ich es nicht. Danke. Aber ich habe mich schnell erholt. Finden Sie nicht? Ich muss weg. Es ist hier in der Gegend und wird nicht lange dauern. Können Sie bleiben, bis ich zurück bin, Herr Dr. Bauer? Ja. Gut, öffnen Sie nicht, wenn es läutet, und gehen Sie nicht ans Telefon. Wird sich je wieder jemand in mich verlieben? Aber natürlich. Warum denn nicht? Aber mein Gesicht sieht furchtbar aus. Und es wird nicht viel besser aussehen. Niemals. Ich bin sicher, es wird sehr hübsch sein, wenn alles einmal verheilt ist, Bertha. Sie kennen meinen Namen? Nur den Vornamen. Grün. Bertha Grün. Ins Gesicht. Ins Gesicht haben sie mich zuerst geschlagen. Mit der flachen Hand. Nach jeder Frage. Ich werde den Mann nie vergessen. Sein Gesicht war breit und flach. Er stank nach Zwiebeln und Bier. Er hat jeden Knochen in meinem Kopf gebrochen. Ich habe ihm nichts gesagt. Meine Zähne. Ich musste sie ausspucken und ich habe sie ihm mitten ins Gesicht gespuckt. Danach nahm er die Fäuste. Endlich wurde ich ohnmächtig. Sie schütteten mir Wasser über den Kopf. Ein anderes Armer musste mich halten. Er stand hinter mir und packte mich. Seine Hände quetschten meine Brüste. Während das Verhör weiterging und spürte ich spürte, wie der Mann hinter mir, ich spürte, wie der erste S-Armen hinter mir ich schrie. Ich wachte in einem anderen Zimmer auf. Sie zogen mich aus. Einer packte meine Beine und riss sie auseinander. Der andere... Ich weiß nicht, wie oft. Ich habe zu Gott gebetet, er soll mich sterben lassen. Sprechen Sie nicht mehr davon. Aber ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ein anderer Mann kam herein. Bitte, Sie dürfen sich das nicht antun. Er hatte eine schwarze Uniform an. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Ich hatte so viel Blut in den Augen. Bertha, Sie müssen versuchen zu vergessen. Nein, ich habe niemandem davon erzählt. Ich muss es aber. Ich muss reden. Verstehen Sie das nicht? Doch, ich verstehe Sie. Die beiden S-Männer trugen mich zu einem Stuhl. Dann gingen sie. Da stand ein Tisch. Darauf ein paar seltsam geformte Gegenstände. Der Mann in schwarzer Uniform saß mir gegenüber. Ich konnte nur seine Hände sehen. Sein Gesicht habe ich nie gesehen. Ich werde Ihnen noch eine Möglichkeit geben, zu reden. Wenn Sie es nicht tun, bin ich gezwungen, Ihnen sehr weh zu tun. Und ich hasse es, Menschen weh zu tun. Wo ist Walter Stengler? Wo ist Walter Stengler? Walter. Walter und ich. Wir liebten uns zwar nicht mehr, aber... Wir waren Freunde geblieben. Walter ist aktiver Kommunist. Er war untergetaucht. Sie wollten wissen, wo er ist. Ich wusste, wo er war. Ich sagte dem SS-Mann, ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht hat er sich ins Ausland abgesetzt. Und er, wir sind ganz sicher, dass er noch in Berlin ist. Ich hatte so sehr Angst. Ich schüttelte nur den Kopf. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich werde seine Stimme nie vergessen, als würde er es ernst meinen. Schnallte mich auf dem Stuhl fest. Ich war nackt. Er nahm meine linke Hand und zog meinen Arm über den Tisch. Dann fühlte ich den stärksten Schmerz, den ich je erlebt habe. Als ich wieder zu mir kam, weh und dann weiß ich nicht. Wo versteckt sich Walter Stengler? Versteckt sich Walter Stengler? Zehnmal ohnmächtig. Zehnmal brachte er mich wieder zu Bewusstsein, fing wieder von vorne an, wieder. Irgendwann lag ich auf einer Pritsche. Meine Hände wie Feuer. Ich wollte versuchen, sie zu heben. Es ging nicht. Ich drehte den Kopf. Überall Blut auf der Pritsche, auf dem Boden. Der Mann hat mir alle Fingernägel rausgerissen. Ich wollte weg von diesem Bett, weg von diesem entsetzlichen Bild, das ich nie wieder loswerden würde. Das Schlimmste war, ich wusste nicht, ob ich nicht doch geredet hatte. Zwei Männer trugen mich auf der Pritsche. Ein langer, dunkler Gang. Sie stellten mich ab. Eine winzige Zelle. Sie stellten mich aufrecht hinein. Sie verriegelten die Tür. Ich war nackt. Ich konnte nur stehen. Kein Platz zum Sitzen, zum Umfall. Ich weiß nicht, wie lange ich da gestanden habe. Es müssen mehrere Tage und Nächte gewesen sein. Ich hatte Hunger. Ich konnte nur noch ans Essen denken. Das Blut in meinem Mund trocknete. Ich war durstig. Ich musste was trinken. Der stinkende SA-Mann kam mit einem Krug Wasser und mit Fleisch und Käse. Er stellte mir wieder die Frage nach Walter Stengler. Ich schüttelte den Kopf. Er ging und nahm das Wasser und das Essen wieder mit. Was ich danach getan habe, weiß ich nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Walter verraten habe oder nicht. Ich bin ganz sicher, dass Sie ihn nicht verraten haben. Sie weinen ja. Wir schwiegen. Ihre Lippen formten so etwas wie ein Lächeln. Es schien, als wollte sie mich trösten. Wie sind Sie entkommen? Als ich zu mir kam, war ich wieder im ersten Raum, wo das Verhör angefangen hatte. Ich lag auf dem Boden. Irgendjemand musste mich angezogen haben. Aufstehen war unmöglich. Ich kroch auf eine Tür zu, eine offene Tür. Ich war draußen. Am Ende des Lagers Lichter am Tor. Ich kroch los. Auf halber Strecke sah ich die Stiefel von zwei SA-Männern vor mir. Ich wagte nicht hochzusehen. Sie holten ein Motorrad. Vor dem Haus von Frau Teilhaber setzten sie mich auf den Boden. Ich habe mich nicht einmal bedankt. Ich weiß nicht, wie lang das Schweigen zwischen uns dauerte. Jedes Wort war ungenügend und so fühle ich mich jetzt auch ungenügend. Ich habe einen Pakt mit Adriani geschlossen, weil ich kein Jude sein wollte. Ich bin kein Jude. Ich will in meinem Land bleiben, aber wo ist mein Land? Eines Tages werde ich mit einem Mann in schwarzer Uniform ein Bier trinken, werde versuchen, nett zu ihm zu sein, weil ich das sein muss. Aber es könnte der Mann sein, der Bertha die Fingernägel ausgerissen hat, eine nach dem anderen. Ich bin einer von ihnen geworden. Ich spiele ihr Spiel. Und indem ich das tue, unterstütze ich ihr Regime von Terror, Feuer und Vergewaltigung. Ich bin ein Helfershelfer bei ihren Verbrechen. Ich bin schuldig, wie sie. Tut mir leid, dass ich so spät komme, Herr Dr. Bauer. Wie geht es der Patientin? Es hat mir gut getan, mit Herrn Dr. Bauer zu sprechen. Dr. Bauer, Sie sind schon viel zu lange hier. Es wäre für keinen von uns gut, wenn man Sie hier sieht. Ich mache es deshalb kurz. Ich glaube nicht, dass Fräulein Grün hier sicher ist oder irgendwo sonst in Deutschland. Sie sollte das Land so bald wie möglich verlassen. Dazu braucht sie ihre Papiere. Fräulein Grün hat sie aber Frau Willmann gegeben, weil sie fürchtete, verhaftet zu werden. Was 2 Tage danach auch wirklich passiert ist. Ich möchte mich da lieber raushalten. Es ist gefährlich für einen Juden, wenn er sich bemerkbar macht. Ich dachte, Sie könnten. Es schien, als würden Schritt für Schritt die Entscheidungen für mich getroffen. Vielleicht würde dadurch alles einfacher. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Danke, Herr Dr. Bauer. Dr. Hirsch brachte mich schnell zur Tür. Sie braucht unbedingt ein Affidavit. Können Sie eins für Sie beschaffen? Bitte setzen Sie sich so bald wie möglich mit Frau Willmann in Verbindung. Glauben Sie, man wird Sie noch einmal verhaften wollen. Sie würde das nicht ein zweites Mal bestehen. Für diesen Fall, den Gott verhüten möge, hat sie eine Cyankali-Kapsel. Gute Nacht, Herr Dr. Bauer. Ich hatte beschlossen, mich mit Barbara zu treffen. Hans, wie schön, dich zu sehen. Ich musste Berthas Papiere von ihr bekommen. Und gleichzeitig würde ich erfahren, was sie von mir wollte. Hast du es eilig? Können wir ein paar Minuten spazieren gehen? Ich habe dich so lange nicht gesehen. Ich hatte dich fast schon aufgegeben. Es war nicht leicht für mich, herzukommen. Ich weiß. Wir sind dir beide sehr, sehr dankbar. Wir sind untergetaucht. Man hat uns gewarnt, dass die Gestapo Konrad verhaften will. Warum? Unser gemeinsamer Freund, der jetzt in Paris ist. Was er in unserem Haus geschrieben hat, das... Barbara, wo wohnt er jetzt? Wir wechseln jede Nacht das Quartier. Wer hat euch gewarnt? Erinnerst du dich an unseren Chauffeur? Er war in dem Lastwagen, der den Nazis in die Hände fiel. Vielleicht hast du darüber gelesen. Der 6. Mann, der entkommen konnte. Ja, ja. Der Chauffeur hatte erfahren, dass einer der Drucker unter der Folter zusammengebrochen war und den Nazis erzählt hatte, von wem die Flugblätter stammen. Unglücklicherweise war genau diese Person bei uns gewesen, um die Texte abzuholen. Aber du und Konrad, ihr habt doch nichts davon gewusst. Wer sollte uns das glauben? Ich will es kurz machen. Ich möchte jedes Risiko vermeiden. Wirst du beschattet? Nein, ich war sehr vorsichtig. Wenn ich nicht ganz sicher wäre, dass mir niemand folgt, hätte ich nicht auf dich gewartet. Und noch etwas. Du weißt, wie sehr meine Mutter Konrad hasst. Und du erinnerst dich an den Abend, an dem dieses Mädchen... Ich habe gestern Abend mit Bertha gesprochen. Wirklich? Wie geht es ihr? Besser. Sie braucht ihre Papiere. Das ist einer der Gründe, weshalb ich gekommen bin. Konrad hat sie. Wir schicken sie noch heute per Post an dich ab. Mutter ist zur Gestapo gegangen und hat... Das kann doch nicht wahr sein, Barbara. Doch. Sie hat Konrad denunziert. Er beherberge eine Jüdin, die aus dem Umerziehungslager geflohen sei und stehe mit Juden und Kommunisten in Verbindung. Dazu kommt die Geschichte mit unserem Freund in Paris. Wir müssen aus Deutschland weg. Könnt ihr denn weg? Konrad ist eingeladen, in London ein Stück zu inszenieren. Wir haben um ein Affidavit und Visa gebeten. Hans, wir haben veranlasst, dass alle Papiere an dich geschickt werden. Du bist der Einzige, dem Konrad und ich vertrauen. Aber wie kommt ihr zur Ausreisegenehmigung? Die kaufen wir. Kaufen? Ja. Weißt du nicht, wie korrupt einige der Nazi-Größen sind? Wo soll ich die Papiere hinschicken? Ich bin dir so dankbar, Hans. An die Post am Potsdamer Bahnhof, Postfach 205. Wie hast du von dem 6. Mann erfahren, der entkommen ist? Es stand nicht in den Zeitungen. Ich muss es irgendwo gelesen haben. Hans, es war schön, dich zu sehen. Aber wir sollten nicht zu lange zusammenbleiben. Trotz Barbaras Versicherung glaubte ich niemals, dass mein Treffen mit ihr unbemerkt geblieben war. Es war für mich undenkbar, dass Barbara nicht beschattet wurde und dass ich nicht von der Gestapo identifiziert worden war. Das Frühstück und die Post, Herr Dr. Bauer. Ich fand ein an mich adressiertes, dickes Kuvert für Konrad Willmann. Jetzt stand ich vor der Wahl, meine Freunde zu verraten oder meine Existenz aufs Spiel zu setzen. Ich steckte es in einen großen Umschlag, adressierte diesen an Postamt Potsdamer Bahnhof, Postfach 205, und frankierte ihn. Wäre es nicht logischer gewesen, Barbara und Konrad hätten die Papiere direkt an die Postfachadresse schicken lassen? Neben meiner Schreibtischlampe stand das Telefon. Groß und schwarz. Es schien zu wachsen. Ich wartete. Ich hielt die Hände fest verschränkt. Der Ton erschütterte meinen ganzen Körper. Ich nahm den Hörer ab und hörte nur das Freizeichen. Heil Hitler! Schritte in der Diele. Wir möchten zu Dr. Bauer. Herr Dr. Bauer, diese beiden Herren. Heil Hitler, Herr Dr. Bauer. Heil Hitler. Hauptsturmführer Lenz, Untersturmführer Kripp. Heil Hitler! Befehl von Obergruppenführer Adriani, er möchte, dass Sie in sein Büro kommen. Sofort? Ja, Herr Dr. Bauer, hoffentlich bereiten wir Ihnen keine Unannehmlichkeiten. Ich wollte gerade ins Büro gehen. Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss meine Sekretärin anrufen. Ich habe Weisung, Ihnen zu sagen, dass Sie keine Telefongespräche von Ihrer Wohnung aus führen dürfen. Sie können Ihr Büro später verständigen. Es liegen einige Briefe auf meinem Schreibtisch. Ich muss sie noch durchsehen, bevor ich gehe. Es könnte etwas Dringendes dabei sein. Lenz gab Kripp ein Zeichen. Der folgte mir ins Arbeitszimmer. Unbemerkt konnte ich den dicken Briefumschlag in meine Jackentasche stecken. Ich bin fertig. Lassen Sie mich nur Hanna kurz Bescheid sagen, dass ich gehe. Hanna! Ich machte ein paar Schritte in den Flur und warf den Brief in ihre Richtung. In 2 Stunden sollte ich zurück sein. Auf Wiedersehen. Der Raum war sehr lang. Adrianis Schreibtisch stand am anderen Ende, möglichst weit von der Tür entfernt. Ich hatte Fotos von Mussolinis Büro gesehen, kannte den Stil. Adriani gab mir über den Schreibtisch hinweg die Hand, ohne Heil Hitler. Was soll das bedeuten, Herr Adriani? Sie lassen mich zu Hause von 2 SS-Leuten abholen. Ich darf mein Telefon nicht benutzen. Reine Routine, Herr Dr. Bauer. Kein Grund zur Aufregung. Ich bin kein Verbrecher. Es gibt keinen Anlass, nervös zu sein, Herr Dr. Bauer. Sie erinnern sich an unsere letzte Unterhaltung bei Margie? Ja, natürlich. Wir sprachen über Ihre Freunde Barbara und Konrad Willmann. Es ist uns noch immer nicht gelungen, sie aufzuspüren. Eine große Anzahl von Beamten ist durch diese Sache gebunden. Es ist mir zuwider, die Zeit der Gestapo damit zu vergeuden. Jedoch ist es gelungen, Frau Willmann bei mehreren Gelegenheiten zu beobachten. Es wäre ein leichtes gewesen, sie festzunehmen, doch tat man das nicht auf meinen Rat hin. Ich hoffe, sie führt uns irgendwann zu ihrem Mann. Seinen Aufenthaltsort durch ein Verhör aus ihr herauszubekommen, wäre eine äußerst unschöne Angelegenheit, fürchte ich. Ich will offen mit Ihnen reden, Herr Dr. Bauer. Ich hoffe, Sie zeigen dieselbe Offenheit. Bisher war Frau Willmann gerissener als die Gestapo. Beamte sind ihr in zahlreiche Mietshäuser gefolgt, nur um ihre Spur zu verlieren. Ihr Mann hielt sich in keinem der Häuser auf. Jetzt geben Sie mir Ihre Informationen. Ich habe Frau Willmann zufällig getroffen. Oh, wann war das? Gestern Nachmittag, in der Townsendstraße, in der Nähe vom KDW. Aha. Ich muss sagen, Sie haben mich enttäuscht, Herr Dr. Bauer. Ich dachte, wir hätten eine Verabredung getroffen. Sollten Sie mich nicht anrufen, sobald Sie etwas von den Willmanns hören? Es war doch erst gestern Nachmittag. Um 18.10 Uhr. Um 18.55 Uhr waren Sie wieder zu Hause. Zwischen 19 Uhr gestern Abend und 9:45 Uhr heute Morgen hatten Sie meiner bescheidenen Ansicht nach reichlich Zeit, mich anzurufen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht habe ich die Bedeutung meiner Begegnung mit Frau Willmann unterschätzt. Tatsache ist jedenfalls, dass ich keinerlei neue Informationen habe, Herr Adriani. Wissen Sie nicht, wo Sie die beiden erreichen können? Nein. Konnten Sie das nicht in Erfahrung bringen? Ich habe Frau Willmann gefragt, aber sie wollte es mir nicht sagen. Warum nicht? Sie sagte, es wäre besser für mich, wenn ich das nicht wüsste. Das heißt, dass sie Ihnen nicht traut. Bemerkenswert. Dabei sind Sie ein so ehrlicher Mensch. Schauen Sie sich das Foto genau an, Herr Dr. Bauer. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ja, nicht wahr? Offensichtlich unterhielten Sie sich angeregt. Ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich, dass Sie einfach nur den neuesten Klatsch austauschten. Frau Willmann ist sehr unglücklich über Ihre Mutter. Frau Teilhaber. Ja, Sie hat anscheinend der Gestapo erzählt, ihr Schwiegersohn hätte eine Jüdin bei sich beherbergt. Eine Gefangene aus dem Konzentrationslager in ihrer Nähe. Wir nennen es Umerziehungslager und es gibt keine Gefangenen dort. Ich war zufällig im Haus von Frau Teilhaber, als dieses Mädchen kam. Sie war nicht geflohen, Herr Adriani. Man hatte sie freigelassen. Sie haben recht, sie ist verhört worden. Und gefoltert. Unter diesen Umständen ist die Anwendung physischer Gewalt Teil des Verhörs. Als ich sie sah, war sie mehr tot als lebendig. Das ist bedauerlich. Doppelt bedauerlich, denn zur Zeit ihrer Vernehmung befand sich ihr Freund Walter Stengler bereits in Schutzhaft. Das Lager wurde zu spät davon unterrichtet. Was ist mit ihm passiert? Was geht Sie das an, Herr Dr. Bauer? Wie erklärt sich Ihr plötzliches Interesse an Landesverrätern und ihren jüdischen Huren? Um Ihr warmherziges Mitgefühl mit Kommunisten und Juden zu befriedigen, Stengler wurde hingerichtet durch den Strang. Es scheint mir, dass Ihr Mitleid mit Juden kein Zufall ist, Dr. Bauer. Es steckt in Ihnen, ist ein Teil Ihres Charakters. Ich weiß nicht, wie Juden sind. Ich habe mich nie als Jude gefühlt. Aber, bei Gott, wenn ich die Wahl habe, so zu werden wie Sie und Ihre Bande, oder ein Jude zu sein, dann bin ich tausendmal lieber ein Jude. Ihre Begegnung mit Frau Willmann war alles andere als zufällig. Sie wurde an derselben Stelle, Townsendstraße, an 8 aufeinanderfolgenden Abenden beobachtet. Immer um dieselbe Zeit. Sie wartete auf jemanden. Sie waren dieser jemand. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Sie während Ihrer 15-minütigen Unterredung nichts über Ihre Lebensumstände, Ihre Probleme oder Zukunftspläne gesagt haben soll. Ich ersuche Sie jetzt, Herr Dr. Bauer, uns alles zu sagen, was Sie über Herrn und Frau Willmann wissen. Ich weiß nichts. Wenn Sie weiterhin leugnen, muss ich Sie an die Gestapo zum Verhör überstellen. Gut, wie Sie wollen. Ich muss Ihnen ferner mitteilen, dass durch einen Schreibfehler eines meiner Untergebenen Ihre Papiere falsch ausgestellt worden sind. Bei der Überprüfung Ihrer Unterlagen ist mir aufgefallen, dass Sie jüdische Vorfahren haben. Sie haben bewusst versucht, dies vor den zuständigen Behörden zu verschleiern, um als Arier zu gelten. Sie sind Jude. Ich erkläre Ihnen hiermit, dass die Juden betreffenden Gesetze und Verordnungen auf Sie volle Anwendung finden. Das ist alles, Herr Dr. Bauer. Ich darf vielleicht hinzufügen, dass ich persönlich diese Entwicklung sehr bedauere. Der Jude Hans Bauer ist in Schutzhaft und bereit zum Verhör. Stunden später fand ich mich in einer Mercedes-Limousine wieder. Ich empfand überhaupt nichts. Der Wagen fuhr sehr schnell. Wir kamen an eine Kreuzung. Der Mercedes bremste und bog in eine ungepflasterte Nebenstraße voller Schlaglöcher ab. Ich sah die grellen Lichter, die Konturen des Gebäudekomplexes, die Ecktürme, die Suchscheinwerfer. Ein Scheinwerfer erfasste den Mercedes. Das Haupttor raste auf uns zu, in weißes Licht getaucht, flankiert von Braunhemden. Der Fahrer kurbelte sein Fenster herunter. Ich hörte den Walzer an der schönen blauen Donau. Der Wagen blieb einige Sekunden am Tor stehen. Ein paar Heil Hitler wurden gewechselt, dann fuhren wir weiter. Wir betraten einen hell erleuchteten Raum. Er kam mir bekannt vor. Er passte auf die Beschreibung, die Bertha Grün gegeben hatte, in dem sie gefoltert und vergewaltigt worden war. Ein SS-Mann und zwei Braunhemden warteten auf uns. Ich zuckte zusammen, als ich Gustav Angermann erkannte. Spezialeinsatz. Ich ließ ein reizendes Rendezvous sausen, als ich Ihren Namen auf der Liste sah. Was soll das heißen? Ich kenne diesen Juden, Sturmbannführer Linsing. Sie Ratte. Er schlug mir ins Gesicht. Ich nahm alle Kraft zusammen und trat ihm mit voller Wucht in den Unterleib. Er krümmte sich zusammen und ging in die Knie. Im nächsten Augenblick lag ich selbst auf dem Boden. Das würde ich nicht noch einmal versuchen, Jude. Wie heißen Sie, Jude? Hans Bauer. Sie sind ein Freund von Ludwig Butler? Ja. Sie wissen, dass Butler ein Verräter ist? Ich schwieg. Linsing griff nach einer Reitpeitsche hinter seinem Stuhl. Antworte, Judenschwein! Ich wusste nicht, dass er ein Verräter ist. Wieder traf mich die Peitsche, diesmal im Nacken. Weißt du es jetzt, Jude? Die Peitsche traf meine Hoden und der Schmerz ließ mich zu Boden gehen. Aufstehen, Jude! Ich wälzte mich auf den Bauch. Schließlich gelang es mir, aufzustehen. Ist Ludwig Butler ein Verräter? Ja. Du hast also einen Verräter zum Freund, Jude. Ich sagte nichts. Er nahm den harten Griff der Peitsche und schlug mir damit ins Gesicht. Ich spürte das Blut über meine Wangen rinnen. Ja. Wusstest du, dass er vorhatte, das Land zu verlassen? Was soll das, dachte ich. Ich bin wegen der Willmanns hier. Warum fragt mich der Scheißkerl? Der Peitschengriff traf mich voll auf den Kopf. Ja, ich wusste es. Dann hast du also gelogen, du Drecksjude. Ich überlasse dieses Judenschwein jetzt Ihnen, Angermann. Viel Vergnügen. Angermann kam nah an mich heran. Sein Atem stank nach Zwiebeln und Schalenbier. Zieh dich aus, Jude. Ich bewegte mich nicht. Er hob die Peitsche auf und schlug mich. Wieder und wieder und wieder. Ein großes Feuer aus Schmerz verzehrte meinen Körper, löschte mich aus. Ich konnte nichts sehen, hörte keinen Laut. Der Sturm war vorüber. Ich war durchnässt. Ich versuchte, die Augen zu öffnen. Ich sah rot und weiß. Das Rot war Blut. Ich lag auf einer weißen Bahre. Der Jude ist aufgewacht. Und die Schmerzen kehrten zurück. Ich glaube, er braucht noch mehr. Der Eimer kippte und Wasser ergoss sich über meinen Kopf und meinen Körper. Steh auf, Jude! Ich wandte den Kopf und konnte Angermann sehen. Er hielt die Reitpeitsche. Der andere SA-Mann stellte den Eimer ab. Er trat hinter mich und zog mich von der Bahre hoch. Ich sah, dass ich nackt war. Ich schämte mich. Meine Beine kamen nach, doch der SA-Mann hielt mich. Sieh dir den allmächtigen Dr. Bauer an. Bloß ein dreckiger, nackter Jude. Wie kommt's, dass er nicht beschnitten ist? Ja, warum bist du nicht beschnitten, Jude? Steh gerade! Das kann er nicht, Angermann. Lass ihn los, Billing. Ich halte ihn schon. Er packte meinen Penis und zog mich hoch. Der Schmerz war furchtbar. Plötzlich ließ Angermann los. Ich fiel und verletzte mich am Kopf. Dieses Judenschwein hat mich angepisst. Das willst du mir büßen, Dr. Jude. Was willst du mit ihm machen? Wir stecken ihn in den Ruheraum. Aber das ist gegen den Befehl. Ach, was? Es ist gegen den Befehl. Das ist mir völlig egal. Sie trugen mich durch einen langen, dunklen Tunnel. Ich wusste, wohin dieser Tunnel führte. Beta Grün war denselben Weg gegangen. Er knallte die Tür hinter mir zu. Meine Knie knickten ein. Ich versuchte, mich zu Boden sinken zu lassen, scheuerte mir aber nur die Knie an der Wand auf. Der Schmerz war so groß, dass ich aufgab. Ich versuchte, mich aufrecht zu halten. Bertha. Bertha hatte überlebt. Ich werde überleben. Sie hatten mir nicht die Fingernägel ausgerissen. Vielleicht hatten sie es vergessen. Berthas Gesicht erschreckte mich nicht mehr. Es war kein Totenschädel. Es war ein hübsches Gesicht. Ich wollte es wiedersehen. Hanna hatte den Brief abgeschickt. Barbara und Konrad, Postfach. Ich musste eingeschlafen sein. Mein ganzer Körper brannte. Ich hatte Hunger, ich fror. Ich war nackt, es war kalt. Bertha Grün hatte überlebt. Sie hatte viel mehr durchlitten als ich. Herr Dr. Bauer. Herr Dr. Hirsch, seit wann bin ich hier? Seit 2 Wochen. Ich lag in einem Bett. Mein Kopf war verbunden. Etwas hämmerte darin. Ich sah viele Betten, Reihen von Betten, eng nebeneinander, Gesichter in allen. Wie sind die Schmerzen? Schlimm. Versuchen Sie, ob Sie sie aushalten können. Er war dünner als je zuvor. Sein unrasiertes Gesicht leichenblass. Das Gespenst eines Mannes. Wir haben zu wenig Schmerzmittel. Wie geht es, Bertha Grün? Sie ist noch in meiner Wohnung. Vor einer Woche ist sie zum ersten Mal aufgestanden. Jetzt kann sie schon recht gut gehen. Ihre Papiere sind eingetroffen. Sie fährt nach Mexiko. Mit ihrem Affidavit? Es war kein Problem, es umschreiben zu lassen. Was wird aus Ihnen? Bertha Grün hat nach Ihnen gefragt. Sie hat mir mein Leben gerettet. Sie dürfen nicht so viel sprechen. Ihr ganzer Körper ist fest bandagiert. Je weniger Sie sich zu bewegen versuchen, desto besser. Ja. Wie bin ich hierher gekommen? Herr Dr. von Isenberg hat bei uns im Krankenhaus angerufen. Er wird es Ihnen selbst erzählen. In etwa einer Stunde gebe ich Ihnen ein Schmerzmittel. Die Regierung hat unsere Zuteilung halbiert. Bevor Dr. Hirsch wiederkam, verlor ich das Bewusstsein. Als ich erwachte, sah ich Bertha Grün. Sie trug ein dunkles Kostüm, der Verband um ihren Kopf war entfernt. Ihr Gesicht, obwohl immer noch entstellt, wirkte voller. Sie lächelte mich an. Es war ein armseliges Lächeln. Mir gefiel das Lächeln. Es machte sie jünger. Ohne sie hätte ich nicht überlebt. Ich habe an sie gedacht und daran, was die Nazis ihnen angetan. Und wie mutig sie gewesen sind. Das bilden Sie sich ein. Für mich war sie real. Sie wissen, dass ich Jude bin. Ja. Ich wollte kein Jude sein. Ich weiß nichts über Juden. Es fängt mit Schmerzen an. So viel wissen Sie jetzt. Sind Sie religiös? Ja. Ich habe keine Ahnung von der jüdischen Religion. Sie können doch lernen, oder? Jesus Christus war Jude. Das habe ich vor vielen Jahren gelernt. Die Juden erkennen in ihm nicht den Messias. Sie warten noch immer auf den Messias. Sagen Sie ihm, er soll sich beeilen. Wir brauchen ihn. Fräulein Grün, Sie müssen gehen. Ich habe Ihnen 5 Minuten erlaubt. Dr. Hirsch hat mir ein Affidavit für Mexiko besorgt. Ich reise ab, sobald ich einigermaßen wiederhergestellt bin. Ich freue mich sehr für Sie. Viel Glück, Mexiko. Am nächsten Abend kam Klaus mich besuchen. Geht es dir ein bisschen besser? Sag mir, was passiert ist, Klaus. Du willst einen ausführlichen Bericht. Bist du sicher, dass du das aushältst? Ich muss ja nur zuhören. Na gut. An dem Tag, als sie dich abholten, rief Magda bei dir zu Hause an. Du hattest einen Termin und warst eine Stunde überfällig. Sie ließen mich nicht telefonieren. Ja, ich weiß. Magda sprach mit Hanna und die hat ihr alles erzählt, alles, was passiert war. Ich rief Adriani an und er bat mich, in sein Büro zu kommen. Ich erfuhr die ganze Geschichte direkt von ihm. Was ist mit Barbara und Konrad? Haben sie es nach London geschafft? Bist du sicher, dass du auch diesen Teil der Geschichte hören willst? Hat die Gestapo sie erwischt? Bitte sag mir die Wahrheit. Deine Freunde, die Willmanns, erfreuen sich bester Gesundheit. Es geht ihnen ausgezeichnet. Konrad inszeniert das Hauptmannstück und Barbara ist... Sie sind hier geblieben? Sie wollten nie weg, Hans. Deine Freunde Barbara und Konrad haben dich verraten, um ihre eigene Haut zu retten. Sie haben dich mit Adriani in der Oper gesehen. Sie dachten, du wärst ein Nazi geworden. Als sie bemerkten, dass Barbaras Mutter sie denunziert hatte und dass die Gestapo Konrad suchte, ging er zu Adriani und erzählte ihm von dir und Butler. Von Butlers Nachricht, die du Konrad überbracht hast. Kurz, er tat alles, damit es so aussah, als würdest du ein doppeltes Spiel treiben. Um den Nazis deine Illoyalität zu beweisen, boten sie an, dir eine Falle zu stellen. Barbara arrangierte ein geheimes Treffen, um dir von ihren Problemen und angeblichen Plänen zu berichten. Willmanns wussten, dass du sie niemals verraten würdest. Sie haben sich auf dich verlassen. Irgendwo in meinem Hinterkopf ahnte ich die ganze Zeit, dass etwas nicht stimmte. Aber ich habe den beiden vertraut. Solange die Nazis an der Macht sind, kann man niemandem vertrauen. Das muss sich jeder klar machen, der in diesem Lande bleibt. Alle Schmerzen für nichts und wieder nichts. Wie Bertha Grün. Und weißt du, Klaus, ich kam mir so heldenhaft vor. Ich bin froh, dass ich das alles nicht wusste. Um Adriani gegenüber gerecht zu sein, obwohl er so verkommen ist wie all die anderen. Aber er soll ein Scheinverhör angeordnet haben. Zumindest hat er mir das gesagt. Er wusste nicht, dass du dem übelsten Sadisten der Gestapo ausgeliefert würdest. Und er konnte natürlich nicht wissen, dass Angermann die Gelegenheit nutzen würde, um sich an dir zu rächen. Sobald ich wieder zu Kräften komme, muss ich mich entscheiden, wie mein Leben weitergehen soll. Du gehst in die USA. Wie? Als du von deiner ersten Unterredung mit Adriani zurückkamst, habe ich einem Freund in New York geschrieben und ihn um ein Affidavit für dich gebeten. Klaus? Komm, nicht so viel reden. Dein Affidavit, die Ausreisegenehmigung und hier ist dein Pass. Hans Israel Bauer. Mein Diplom. Berlin, April 1933. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Felix Jackson. Aus dem Amerikanischen von Stefan Weidle. Bearbeitung Fabian von Freier. Zweiter Teil. Hans Bauer, Falk Rockstroh. Karin Rieger, Deborah Kaufmann. Karl Adriani, Udo Schenk. Klaus Esenberg, Ingo Hülsmann. Bertha Grün, Marina Galitsch. Dr. Hirsch, Klaus Herm. In weiteren Rollen Frank Brückner, Katja Danowski, Bernhard Friebel, Fred Grätz, Claudia Hübecker, Klaus Jepsen, Heide Kipp, Udo Kroschwald, Ronald Kukulis, Jacqueline McCauley, Ingeborg Medzinski, Uwe Müller, Oliver Nitsche, Christoph Quest, Veit Schubert, Nadia Martina Schulz, Christian Starnke, Jens Wachholz, Axel Warntke und Thilo Werner. Ton und Technik Thomas Monajan und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Markus Mohr. Regie Gottfried von Einem. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002. Am kommenden Sonntag gibt es zu Ehren von Werner Klippert, er feiert am 22. April seinen 90. Geburtstag, einen Hörspielabend über die einzig originäre Kunstform des Radios. Werner Klippert, Hörspielautor und Regisseur, Hörspieltheoretiker, Kritiker, Dramaturg und langjähriger Leiter des Hörspiels im Saarländischen Rundfunk, veröffentlichte 1977 ein Büchlein, das zum Standardwerk für die Hörspielmacher wurde, Elemente des Hörspiels. Für Werner Klippert ist der archimedische Punkt des Hörspiels die Stimme. Sie ist nicht nur Mittel zum Zweck der Wortproduktion, sondern wird als Stimmperson zur Gestalt eines optisch Gestaltlosen. Jochen Meißner, gleichfalls Hörspielkritiker und Autor, belegt akustisch anhand von Produktionsbeispielen, was unter den entscheidenden Elementen des Hörspiels zu verstehen ist. Und er hat natürlich auch Werner Klippert dazu befragt. Von Stimmpersonen und Zeitgestalten. Ein Hörspieldiskurs von Jochen Meißner. Ursendung am Sonntag, den 21. April um 18.30 Uhr. Auf die einfache Frage, wer spielt im Hörspiel, ist zunächst die einfache Antwort fällig. Nichts, was nicht im elementaren Sinne Stimme wird. Was im Hörspiel keine Stimme hat, existiert nicht. Elemente. Je reaktiver sie sind, umso weniger kommen die Elemente in ihrer Reinform vor. Die Elemente, die nach Klippert jedes Hörspiel konstituieren, sind Technik, Feuer, Ton und Geräusch, Wasser, Wort, Erde, Stimme, Luft. Nur eines fehlt der Klippertschen Vier-Elemente-Lehre noch. Die Quintessenz, das fünfte Element, das Aristoteles Äther nannte. Der Äther ist immer noch die Metapher für den von Radiowellen durchdrungenen Raum. Doch warum sollte man sich mit vier Elementen begnügen? In ihrer kleinen Hörspielserie »Das Handwerkszeug – kleines Organon des Hörspielmachens« beschrieben Maurizio Kagel und Klaus Schöning fünf Elemente, nämlich Geräusch, Metall, Mikrofon, Holz, Manuskript und Dramaturgie, Erde, Schnitt, Wasser, Pause, Feuer. Auch da sind, wenn man Manuskript und Dramaturgie trennt, schon mehr als fünf Elemente vorhanden. Auch Klippert fächert seine Vier-Elemente-Lehre auf. Die Technik gliedert sich in Aufnahmetechnik, Speichertechnik und Bearbeitungstechnik. Oder einfacher in Mikrofon, Tonband, Mischpult. Diese Zeit, da war ich ja Jungvolkführer. Und zwar war ich ein Zaren-Fähnleinführer. Ich hatte 84 Trommle und Fanfarenbläser. Also ich war ein großer Krachmacher in Offenbach am Main. Aber die Goebbelschnauze hat mir nie besonders imponiert. Hitler war für mich auch kein Idol oder so irgendwas wie den meisten. Also mein Vater war ein Sozialdemokrat. Er ist aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen als Soldatenrat. Und der hat natürlich die Kerle nicht gemocht. Und ich musste ihm zum großen Teil recht geben. Aber der hat auch als erster in seinem Freundenkreis und wahrscheinlich auch als einziger meinen Kampf gründlich gelesen und hat gemerkt, wo das hinführt. Und hat schon 1928, das habe ich noch mitgekriegt, gesagt, wer Hitler wählt, wählt Krieg. Er hat leider recht behalten. Und mein Grunderlebnis, was also bis heute gilt, ist dieses, was ich durch den Krieg hatte. Ich bemesse heute alles, auch die Politik, wie sie zum Krieg steht und wie sie sich dazu verhält. Also ich bin mit anderen Worten ein kategorischer Pazifist. Werner Klippert ist wohl einer der letzten Lebenden, der das Radio in all seinen Facetten begleitet hat. Erst als Hörer, dann seit 1948 als Hörspielkritiker für die Frankfurter Abendzeitung, anschließend als Dramaturg, noch unter dem damaligen Hörspielpapst Heinz Schwitzke beim NDR in Hamburg, als Hörspielautor und Regisseur und schließlich als Hörspielchef beim Saarländischen Rundfunk. Noch bis 2004 sitzt er im Rundfunkrat der kleinen ARD-Anstalt. Werner Klippert in Von Stimmpersonen und Zeitgestalten von Jochen Meißner. Am kommenden Sonntag um 18.30 Uhr. Wir möchten Sie noch erinnern, dass am Samstag unser üblicher Feature-Termin entfällt. Statt eines Features hören Sie aus der Berliner Philharmonie die Oper Götterdämmerung von Richard Wagner mit Lance Ryan als Siegfried, Petra Lang, Brünnhilde, Matti Salminen, Hagen. Unter der Leitung von Marek Janowski spielt das Rundfunksinfonieorchester Berlin. Choreinstudierung Eberhard Friedrich. Am Samstag, den 20. April um 18.05 Uhr. Und nach den Nachrichten geht's hier weiter mit unserem Konzert. Das kommt live aus dem Dresdner Albertinum. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Michael Sanderling.